Beim Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete im Norden des Bezirkes Nordhamgyong wurden am 3. November die Wohnhäuser für 450 Familien fertiggestellt. Und zwar im Kreis Musan die Wohnhäuser für mehr als 280 Familien und in der Stadt Haedong und im Kreis Yunsa die Wohngebäude jeweils für über 160 Familien. Im Kreis Gyeonghung ist bereits der Wohnungsbau beendet worden und im Kreis Gyeongwon wurden die Arbeiten für Wohnungsbau für mehr als 500 Familien zu 98% erledigt. In den Katastrophengebieten hat der Bau der öffentlichen Gebäude wie Schulen und Kindergärten die 80%-Grenze überschritten.